Erster, ich bin Paulus. Gott will, dass ich ein Apostel von Jesus Christus bin. Er verspricht uns das Leben durch Jesus. Zweiter, ich schreibe an Timotheus. Du bist wie ein liebes Kind für mich. Gott und Jesus schenken dir Güte und Frieden. Dritter, ich danke Gott. Ich diene ihm mit einem guten Gewissen. Ich bete Tag und Nacht für dich. Vierter, ich möchte dich sehr gerne sehen. Ich denke an deine Tränen. Dann werde ich sehr froh sein. Fünfter, ich weiß, dass dein Glaube echt ist. Deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike hatten diesen Glauben auch. Ich bin sicher, du hast ihn auch. Sechster, deshalb erinnere ich dich, nutze die Gabe von Gott. Du hast sie bekommen, als ich meine Hände auf dich legte. Siebter, Gott gibt uns keinen Geist der Angst. Er gibt uns Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Achter, schäm dich nicht für unseren Herrn. Schäm dich auch nicht für mich im Gefängnis. Leide mit mir für die gute Nachricht. Gott gibt dir Kraft dafür. Neunter, Gott rettet uns. Er ruft uns zu einem heiligen Leben. Das macht er nicht wegen unserer Taten. Er macht es wegen seinem Plan und seiner Güte. Zehnter, jetzt sehen wir das durch Jesus Christus. Er besiegt den Tod. Er bringt uns das ewige Leben durch die gute Nachricht. Elfter, Gott wählt mich aus. Ich bin ein Bote, ein Apostel und ein Lehrer für diese Nachricht. Zwölfter, deshalb leide ich jetzt. Aber ich schäme mich nicht. Ich kenne Gott und vertraue ihm. Er passt auf alles auf bis zum letzten Tag. Dreizehnter, behalte die guten Worte im Kopf. Du hast sie von mir gehört. Glaube und Liebe in Jesus Christus. Vierzehnter, beschütze die gute Lehre. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Er lebt in uns. Fünfzehnter, du weißt, alle in der Provinz Asien verlassen mich. Auch Phygelus und Hermogenes gehen weg. Sechzehnter, Gott soll der Familie von Vanesiphorus helfen. Er hilft mir oft. Er schämt sich nicht für meine Ketten im Gefängnis. Siebzehnter, er kommt nach Rom. Er sucht mich überall. Dann findet er mich. Achtzehnter, Gott soll am letzten Tag gut zu ihm sein. Du weißt genau, er hilft den Menschen in Ephesus sehr viel.